Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Urek und in meinem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannungen lösen und so wieder mehr Zeit und Freiheit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zur Verfügung hast. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo Björn hier, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Lass uns gleich starten mit den fünf fatalsten Fehlern, mit denen wir unseren Stress immer potenzieren. Und zwar geht es um die Identifizierung. Ganz kurz noch einen kleinen Überblick. Wir hatten Fehler Nummer 1, zu wenige Pausen. Fehler Nummer 2, schnelles und unregelmäßiges Essen. Fehler Nummer 3, Multitasking. Nummer 4, wir denken zu kurzfristig. Und Nummer 5, die Stressatmung. Heute geht es um den Punkt zu schnelles und zu unregelmäßiges Essen. Aber bevor ich mit diesem Punkt nochmal beginne, möchte ich nochmal einen kurzen Rückblick geben auf die letzte Episode. Und zwar ging es um die Pausen. Wir machen zu wenigen Pausen. Es war wichtig, dass wir regelmäßig Pausen machen. Und es ging darum, letztendlich, dass du dir eine Routine schaffst, um sicherzustellen, dass du regelmäßig Pausen machst. Das heißt, mit einem Pop-up-Fenster oder mit einem Post-it-Fenster im Auto oder wo auch immer. Da ist deine Kreativität gefragt. Es geht darum, dass du es siehst, dass du daran erinnert wirst, dass du das auch dann durchhältst. Das heißt, dass du auch die Pause machst. Und du wirst sehen, dass du nach ziemlich kurzer Zeit ganz deutlich den Impuls hast, dass du stressfreier, entspannter bist, dass du besser gelaunt bist und dass du so wieder mehr Spaß und Freiheit im Leben hast. Nun aber zu unserem zweiten Punkt. Das zu schnell und zu unregelmäßig essen. Vorab eine Sache schon mal, wie ich auch schon erwähnt hatte, in diesem zu schnell und zu unregelmäßig essen. Es geht hier nicht darum, was wir essen. Das überlasse ich den Ernährungsexperten. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich kenne einige Grundlagen, auch aus meiner Zeit in Indien, von der ayurvedischen Küche. Aber es geht darum, dass das diese Experten machen sollten, was wir genau essen. Hier geht es darum, wie wir essen und wann wir essen und was das für eine Auswirkung auf den Kopf und damit auch auf den Körper hat. Kennst du die Situation auch? Du bist auf der Arbeit, du musst noch schnell irgendwas erledigen, es klingelt aber schon das Telefon, der Kollege sagt, wir sind zum Essen verabredet, in 2 Minuten geht's los. Das heißt, du machst noch schnell irgendwo was fertig, bist noch halb auf dem Sprung, läufst und rennst zum Mittagessen, hast aber direkt danach schon wieder einen Termin, wo du zurück sein musst. Das heißt, in 10 Minuten wird das Essen regelrecht hinuntergeschlungen. Die neuesten Neuigkeiten, meistens dann sogar, was alles nicht funktioniert hat oder was gerade problematisch ist, wird in diesen 10 Minuten noch gleichzeitig diskutiert mit deinen Kollegen. Und dann kommst du zurück und willst in den nächsten Termin. Und in dem Moment, wo du dich auf den Stuhl setzt, macht es erstmal blub. Du sitzt auf dem Stuhl und du fühlst dich, als wenn du dich gar nicht mehr bewegen wolltest, als wenn du jetzt eine Pause haben möchtest. Dein ganzer Körper, dein ganzer Kopf schreit nach einer Pause. Wir titulieren das auch oft mit dem Stein im Magen. Nach dem Essen, das Blut geht in den Magen und alles schreit nach einer Pause. Das Problem ist, dass wir oft diese Zeit nicht mehr haben, uns diese Pause zu nehmen und zu gönnen. Und daher kommt es ist umso wichtiger, dass wir wissen, wie wir essen und wann wir essen. Ein Punkt hatte ich schon angesprochen, schnelles Essen. Das heißt, wie können wir das umgehen, dass wir nicht zu schnell essen? Der Punkt für alles ist, dass wir bewusst essen. Das heißt, wir nehmen bewusst wahr, was wir essen. Beziehungsweise nicht nur, was wir essen, sondern vor allen Dingen auch, wie wir essen. Punkt 1 zu Beginn. Esse nie dort, wo du arbeitest. Das heißt, esse nicht an deinem Arbeitsplatz, direkt an deinem Schreibtisch. Denn was wir auch schon bei unseren wenigen Pausen hatten, in dem Moment, wo du an diesem Schreibtisch sitzt und in den Computer reinschaust, hast du mindestens 2 Probleme. Problem Nummer 1 ist, du bist am Arbeitsplatz verfügbar. Das heißt, du siehst ein Pop-up-Fenster, eine E-Mail kommt rein, dein Telefon klingelt. allein das und dort sitzt du und isst in aller Ruhe und gehst dann nicht ans Telefon oder dein Kopf beschäftigt das nicht, das ist sehr unrealistisch. Denn in dem Moment, wo der Kopf irgendwas sieht, springt er sofort drauf. Das heißt, der Kopf kann sich nicht auf das Essen konzentrieren, sondern er ist immer noch am Arbeiten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, alleine die Kombination, du sitzt an deinem Arbeitsplatz und das Unterbewusstsein ist programmiert, jetzt ist Arbeit, wenn ich in dieser Position sitze, wenn ich dort in diese Richtung gucke, wenn ich auf diesen Bildschirm gucke, hat er Arbeit einprogrammiert. Das heißt, er wird immer an die Arbeit, oder er wird oft an die Arbeit denken und er wird immer weiterlaufen und er wird extrem Probleme haben, den Kopf hinunterzufahren. Deswegen nie dort essen, wo du arbeitest, ob das an deinem Arbeitsplatz direkt ist, wenn du im Homeoffice bist, auch dort guck, dass du idealerweise sogar in einen anderen Raum gehst, wenn das nicht funktioniert, zumindest an einem anderen Tisch und nicht den Teller noch mit an den Schreibtisch nimmst. Wozu ich auch gleich zum nächsten Punkt komme, wenn du isst, nicht nebenbei noch Mails checken oder noch andere Sachen machen, sondern wenn du isst, dann isst du, dann konzentrierst du dich auf das Essen und das, das ist der Fokus. Du isst und sonst machst du nichts, der Kopf konzentriert sich aufs Essen, du wirst wesentlich einfacher und schneller verdauen können und wirst auch so wesentlich schneller nach dem Essen wieder fit sein. Nicht nur die E-Mails checken ist ein Problem, sondern zum Beispiel auch andere Ablenkungen, das heißt nicht den Fernseher dabei laufen lassen oder sogar nur Musik hören. Den Fernseher dabei laufen lassen ist sogar noch für die Augen ein optischer Reiz. Das heißt, die Augen gucken ständig in den Fernseher, konzentrieren sich auf den Fernsehen. Du isst, aber du isst nicht bewusst und oft kannst du noch nicht mal genau sagen danach, wie viel du gegessen hast oder wie es eigentlich geschmeckt hat, weil der Reiz von den Augen her wesentlich stärker ist und somit das Essen auch weniger gekaut worden ist. Du hast das Essen weniger gekaut, das heißt, die Verdauung dauert länger und du fühlst dich wesentlich unwohler nach dem Essen. Auch Musik hören würde ich nicht empfehlen dabei. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Musik drauf an. Nur wenn du aus einem Arbeitsalltag kommst mit Puls 180, jetzt ein bisschen übertrieben, aber so voll auf Tour, hast du ein Problem, wenn du dann zum Beispiel Techno oder Metal oder irgendwelche schnelle Musik hörst, dass der Körper sich auf diesen Rhythmus einstellt und der Versuch des Körpers bei 180 Beats per Minute in Ruhe und gleichmäßig zu atmen und dabei noch zu entspannen, das ist in der Natur nicht vorgesehen. Das heißt, mit diesem Rhythmus wird alles schneller laufen, was eh schon schnell genug läuft von deinem Arbeitsrhythmus her. Und wenn das so schnell läuft und sich dann im Kopf dreht und überall auch, das ist nicht die Zeit zum Verdauen oder zum Essen, denn es kommt aus dem Rest und Digest, das heißt Ausruhen- und Entspannmodus, wo wir das Essen verdauen. Das heißt, kein Fernsehen, kein Radio, keine Ablenkung, sondern einmal Ruhe. Ein absoluter Geheimtipp. Ein Tipp kann ich dir noch geben, der von vielen übersehen wird, aber der äußerst effektiv ist und vor allen Dingen ist er sehr einfach durchzuführen. Und zwar geht es darum, wie ich vorhin in dem Beispiel schon gesagt habe, wenn du in der letzten Minute in die Kantine rennst und eigentlich geistig noch auf dem Arbeitsplatz bist, dann hast du auch dieses Tempo noch an dem Arbeitsplatz. Und wenn du auf die letzte Minute hinläufst, ist es wahrscheinlich, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, du ganz, ganz schnell noch irgendwas machen solltest. Und der Kopf ist gewohnt, dann noch schnell irgendwie wo was zu machen. Du läufst dahin, du kriegst was zu essen und der Kopf, you bet, was passiert, macht auch noch schnell das Nächste und schnell ist dann oft das Essen hinunterschlingen. Wie kannst du das umgehen? Ist nicht sonderlich kompliziert, erfordert ein bisschen Routine. Und zwar, du machst, bevor du zum Essen gehst, einfach eine kurze Pause. Das heißt, vom Timing her, wie wir schon mit den Pausen gesagt haben, idealerweise 55 Minuten gearbeitet. Jetzt sagen wir, um 13 Uhr machst du Mittagspause, von 12 Uhr bis 12.55 Uhr gearbeitet. Dann hast du 5 Minuten Pause. Diese 5 Minuten nimmst ein Glas Wasser, gehst in die Kaffeeküche, gehst auf die Toilette, wirfst dir ein bisschen Wasser ins Gesicht, kommst da schon mal runter für den Kopf. Das heißt, der Kopf kommt schon mal runter, der Kopf steht, also du stehst schon mal, du bist schon mal vom Arbeitsplatz weg. Der Kopf registriert dann, jetzt ist keine Arbeit, jetzt ist was anderes, jetzt ist Entspannung. Das heißt, du hast diese 5 Minuten schon mal, dann gehst du, holst dir was zu essen, da geht es in eine Essensausgabe. Das heißt, du hast schon mal eine gewisse Zeit und der Kopf ist schon mal entspannter, wenn du beginnst mit dem Essen. Und allein aus diesem Grund wirst du langsamer und auch bewusster essen und du wirst mehr kauen und du wirst besser verdauen und du wirst einfach schneller nach dem Essen wieder fit und voll einsatzfähig im Job sein, alleine durch diese 3, 4, 5 Minuten vorher bewusste Pause gemacht. Versuch das einmal aus. Wie gesagt, am Rhythmus musst du da gar nicht groß was ändern. Wenn du da deinen Rhythmus in der Bürotätigkeit mit dem Pop-up hast, kannst du diesen Rhythmus sogar beibehalten. Einfach um 13 Uhr geht zum Essen, um 12.55 Uhr kommt der Pop-up. Ich mache 5 Minuten Pause, gönne dem Kopf die stündliche 5 Minuten Pause und dann gehe ich zum Essen und du wirst sehen, allein diese Sache hat schon eine große Auswirkung auf das Verdauen, auf das Essen und auch auf dein Wohlbefinden insgesamt. Denn so ein Stein im Magen fühlt sich absolut nicht gut an. Zumindest ist es bei mir so. Okay. Ein anderer Hinweis, eine andere Idee, die ist, ich weiß es, sehr kritisch. Der Kopf beurteilt das auch sehr, sehr kritisch. Allerdings ist sie die effektivste Methode, die ich kenne. Sie ist schon Jahrtausende, schon über 2000 Jahre alt, im ganzen östlichen Bereich total verbreitet gewesen. Eine weitere Methode ist auch sehr, sehr effektiv. Sie stößt zu Beginn nur auf ziemlich viel Widerstand aus gesellschaftlicher Seite und auch vom Kopf her, der sagt, das geht nicht, ich kann das einfach nicht durchsetzen. Aber sie ist schon über 2.000, 3.000 Jahre alt und sie hat sich absolut bewährt und ist super effektiv, wenn wir den Kopf oder wenn wir unser Denken ein bisschen ändern und dem einfach auch mal eine Chance geben. Und zwar geht es darum, es geht darum, Schweigen zu essen. Ja, viele Sachen passieren dann, viele Sachen gehen im Kopf rum, ja, wie soll ich denn das machen, wenn ich mit Kollegen an einem Tisch sitze, wenn ich mit meiner Familie an einem Tisch sitze? Ist es in der heutigen Zeit, ist das schwer durchsetzbar? Ja, du hast recht, es ist nicht ganz so einfach. Aber ich möchte einmal damit beginnen, wieso und weshalb das überhaupt so einen Vorteil hat. Also wie gesagt, es ist seit Jahrtausenden wird es schon gerade in den östlichen Kulturen ausgeübt. Die Yogis machen das auch schon seit Jahrtausenden so in diesen ganzen Lebensgemeinschaften, Ashrams, was auch immer da gebildet worden ist. Es wird immer schweigend gegessen, denn das hat einen Vorteil, beziehungsweise hat mehrere Vorteile. Aber der erste Vorteil ist, man isst natürlich bewusst, denn man hat keine Ablenkung. Ein zweiter, sehr großer Vorteil, was danach die Verdauung angeht und was danach angeht, dass wir möglichst schnell wieder fit sind, ist, wenn wir dabei erzählen und sprechen, tun wir relativ viel Luft schlucken und das führt dazu einmal, dass wir schlechter verdauen können, langsamer verdauen und dass wir ein ungutes Gefühl in der Magengegend haben. Und alleine dieser Punkt fällt weg. Denn wir kauen auch unregelmäßig und durch dieses unregelmäßige Kauen sind das, was wir runterschlucken, ist unterschiedlich groß und wir brauchen extrem viel Magensäure, um das Ganze zu verdauen und haben dadurch wieder einen erheblichen Mehraufwand für den Körper. Das heißt, wenn wir schweigend essen, kauen wir automatisch gleichmäßiger und ruhiger. Wir schlucken weniger Luft und das alles führt dazu, dass wir wesentlich weniger Magensäure brauchen. Das heißt, wir verdauen schneller und es ist auch gesünder für den Magen. Gut, zurück zum Protest natürlich. Wie ist das in der heutigen Zeit durchsetzbar? Der Kopf sagt erstmal oft, nein, geht gar nicht. Ist im ersten Moment nicht so. Im ersten Moment ist es wirklich nicht so einfach, aber bei den Umsetzungen kommt es ja öfters darauf an, nicht, dass ich von einem Tag mache ich es nie oder kenne es gar nicht und ab dem nächsten Tag mache ich es immer. Das wird irgendwo schwierig sein, denn wenn ich mir das 5-mal vorgenommen habe und nur einmal dann nicht mache, dann sagt der Kopf, siehste, habe ich dir gesagt, schaffst du eh nicht, lass es lieber ganz. Ganz plump gesagt, aber so ist wie unser Kopf halt funktioniert. Darum geht das. Stück für Stück umsetzen. Das heißt, ich nehme es mir einmal vor, dann gucke ich und dann nehme ich es mir nochmal vor. Und je mehr du in diesen Bereich kommst, dass du es immer einmal guckst, wirst du merken, dass das mit Sicherheit nicht immer möglich ist, schweigend zu essen. Aber dass es durchaus Möglichkeiten und Situationen gibt, wo es möglich ist, wo du nur aus Gewohnheit den Fernseher andrückst oder dich doch noch bei einem anderen Kollegen mit an den Tisch setzt, nur um nicht alleine zu essen oder essen zu müssen oder sonstiges. Das heißt, wenn du das langsam umsetzt und Stück für Stück mal guckst, wirst du immer sehen, dass es öfters geht, als es funktioniert. Dass es öfters funktioniert, als du denkst, dass die Möglichkeit öfters da ist. Und vor allen Dingen, du wirst den Effekt spüren. Dein Kopf spürt den Effekt. Und wenn dein Kopf den Effekt gespürt hat, ist er wesentlich kreativer und er ist auch einfacher und er hält auch lieber. Kommt er dann dazu, dass er sagt, oh, es hat geholfen, vielleicht finde ich doch nicht eine andere Möglichkeit, dass es öfters möglich ist. Oder dass ich zum Beispiel jetzt sage, ich lasse gerne den Fernseher aus, weil ich merke, ohne Fernseher kann ich wesentlich besser essen. Die ganze Zeit hat der Kopf gesagt, ja, ich will mich aber entspannen, also gucke ich lieber Fernseher dabei. Ist langfristig ein absoluter Trugschluss, aber das ist die kurzfristige Stimme vom Kopf. Ganz normal. Und wie gesagt, so eine Umprogrammierung kommt sehr gut mit der Erfahrung. Wenn der Kopf merkt, wie entspannt das ist und vor allen Dingen, wie entspannt er dann verdauen kann oder nach dem Verdauen ist, da ist er immer mehr bereit, Kompromisse einzugehen. Und wenn du das am Anfang schaffst und sagst, ja, ich habe es einmal die Woche ausprobiert und dann irgendwann zweimal die Woche und irgendwann dreimal die Woche, bekommst du seinen Übergang und plötzlich nicht nur beim Essen, sondern bei vielen anderen Sachen auch, wirst du Sachen machen können, wo du denkst, dass du da gar nicht in der Lage dazu gewesen wärst. Oder weil dein Kopf dir gesagt hast, du kannst das nicht, du bist da überfordert oder für dich ist das nicht. Sondern Stück für Stück, wie gesagt, zählt nicht nur beim Essen, zählt generell bei allem. Wenn du das so umsetzt, Stück für Stück, wirst du sehen, dass du Sachen machen könntest, wo du noch für undenkbar gehalten hast. Das war's zum schnellen und zu unregelmäßigen Essen. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Auf jeden Fall bewusst essen, ohne Ablenkungen wie Radio, Fernseh, E-Mail checken, Telefon am Arbeitsplatz oder was auch immer. Die zwei Turbo-Tipps sozusagen noch einmal. Mache kurz vor der Mittagspause eine kleine 3-4-5-minütige Pause. Allein dadurch wirst du wesentlich einfacher und zu entspannen. Und geh, wenn du möchtest, auch ein bisschen auf die experimentelle Ebene. Guck, was passiert, wenn du schweigend essen kannst, ohne irgendwelche Ablenkung. Was dann passiert, wie bewusst du isst, wie auch das Essen schmeckt. Du wirst doch sehen, das Essen wird besser schmecken, wenn du dich mehr darauf konzentrierst. Wie gesagt, versuch das Stück für Stück in dein Leben einfließen zu lassen. Das war's für diese Serie. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und beim nächsten Mal geht es um das Thema Multitasking. Bis dann. Mach's gut. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreies Leben und auf mehr Freiheit für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis bald. Björn Uhrig.